Ich habe mich zu erhängen gesucht, der Strick ist abgerissen. Ich bin ins Wasser gesprungen, sie erwischten mich bei den Füßen. Ich habe die Adern geöffnet mir, man hat mich noch gerettet. Ich sprang auch einmal zum Fenster hinaus. Weich hat der Sand mich gebettet. Den Teufel, ich habe nun alles versucht, woran man sonst kann verderben. Nun werde ich wieder zu leben versuchen. Vielleicht kann ich dann sterben.